Das Präsidium der Obersten Volksversammlung der Demokratischen Volksrepublik Korea veröffentlichte am 13. Mai den Erlass Nummer 1721. Dem Erlass nach wurde Dong Zong-ho zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kabinetts der TVRK ernannt.